als der Frühling kam und das Meer war blau, da fand sie nimmer Mut. Da kam mit dem letzten Boot an Bord die junge Evelyn Ruth. Herr Kapitän, lasst mich mit ihr ins heilige Land fahren, ich muss zu Jesus Christ. Du sollst mitfahren, ei, bei mir Narr, und du so herrlich bist. Ihr lohnt's euch, ich bin nur ein Weib, mein Ziel gehört dem Herrn Jesu Christ. So gib uns deinen süßen Leib, denn der Herr, den du liebst, kann das nimmer mehr zahlen, weil er gestorben ist. Sie fuhren hin in Sonn und Wind und liebten Evelyn Roh. Sie aß ihr Brot und trank ihren Wein und weinte immer dazu. Die tanzten nachts, die tanzten tags, die ließen das Steuer sein. Evelyn Ruh war so scheu und so weich, sie waren härter als Stein. Der Frühling ging, der Sommer spann, sie lief wohl nachts mit zerfetztem Schuh von Rad zu Rad und starrte ins Grau und suchte einen stillen Strand, die arme Evelyn. Sie tanzte nachts, sie tanzte tags, da wacht sie wie ein sichers Bad. Der Kapitän, wann kommen wir in des Herrn heilige Stadt? Der Kapitän stand in ihrem Schoß und küsste und lachte dazu. Und ist er schuld, dass wir nie hinkommen, so ist es Evelyn Ruh. Sie tanzte nach, sie tanzte tat, da war sie wie ein leichter Mann. Und vom Kapitän bis zum jüngsten Boy hatten sie alles ab. Sie trug ein Seidengewand auf dem Leib, der sich und verschmieren war. Und trug auf der entstellten Stirn ein schmutzzerwühltes Haar. Seh ich dich, Herr Jesus Christ, mit meinem sündigen Leib. Du darfst nicht gehen zu einer Hure und bin ein zu Abweib. Sie lief voll lang von Rat zu Rat, sie lief voll lang von Rat zu Rat, und Herz und Fuß hat ihr weh. Sie ging wohl nach, wenn's keiner sah, sie ging wohl nachts in die See. Sie ließ sich die dunklen Wellen und die wuschen sie weiß und rein. Nun wird sie wohl vor dem Kapitän im heiligen Lande sein. Als im Frühling sie in den Himmel kam, schlug Petrus die Tür mir zu. Gott hat mir gesagt, ich will die Tat, die Dirne Evelyn Ruh. Doch als sie in die Hölle kam, sie riegel die Tür mir zu. Der Teufel schrie, ich will die Tat, die fromme Evelyn Ruh. Da ging sie durch Wind durch Sternenraum. Da ging sie durch Wind und durch Sternenraum und wanderte immer zu. Spät abends durchs Feld sah ich sie schon gehen. Sie wanderte die arme Evelyn Roth.